Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen auf Agora. Moin, hallo. Öffentliche Diskussion zu einem Thema, was man selber wählt. Ich bin Nathan, ich weiß nicht, ob du deinen Vornamen nennen möchtest oder nicht. Felix. Felix, hi Felix. Namen gibt's so oft, da findet mich keiner. Ich würde schon. Ja, herzlich willkommen. Was, Dankeschön. Was ist dein Thema? Ich bin heute hier, weil hinter oder neben mir im Rathaus Beatrice von Stolz gerade für die AfD Werbung macht. Und ich finde das richtig kacke. Ich war mal in der Schule, da gab es ganz viel Geschichtsunterricht und das wird immer mehr in Deutschland und ich finde das einfach richtig scheiße. Immer mehr Geschichtsunterricht? Ja, die Geschichtsunterricht nicht, aber die ganze Nazi-Scheiße macht einem schon ein bisschen Angst. Und Deutschland, glaube ich, ist ein Land, in dem es vielen Menschen wahnsinnig gut geht, und wenn es einem wahnsinnig gut geht, dann denkt man nicht wirklich drüber nach, was passieren könnte, wenn irgendwas passiert. Und heute waren hier eigentlich ein paar mehr Leute angedacht, aber es sind wirklich viele Menschen hierher gekommen, um zu demonstrieren. Und das finde ich ein bisschen schade. Ach so. Hier wäre eine Demonstration also geplant gewesen, aber Und wir dürfen gar nicht hier stehen, weil wenn im Rathaus, glaube ich, Leute debattieren, gibt es eine Brandmeile oder Bandmeile? Weiß ich nicht genau. Ja. Aber dann dürfen hier keine Versammlungen stattfinden. Wir standen gerade zu viert da vorne. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast. Das ist ja schon hart grenzwertig für Leute. Da sind vier Leute in Schwarz standen da und da sind sofort die Bullen zum Zelt und sagen, also wenn ihr noch mehr werdet, müssen wir euch wegschicken. Ja, Versammlung, ne? Ja. Ja, mir wurde gesagt, das erzählen wir als Versammlung. Naja, was ist der Einsatz? Ich meine, AfD ist kacke. Ja gut, das Problem ist, ich bin ja jetzt nicht grundsätzlich anderer Meinung, insofern weiß ich nicht, wie groß der Raum für Diskussion ist. Naja, vielleicht mal so rum. Du hast gerade gesagt, wenn es einem gut geht, dann denkt man nicht so viel darüber nach, was passieren könnte sozusagen. Ist das sozusagen die Diagnose dafür, für die Leute, die quasi nicht genug gegen die AfD tun, oder für die Leute, die für die AfD sind? Oder hast du dann viele Leute, die nehmen das einfach nicht wirklich wahr. Also die AfD existiert zwar, aber wenn ich sie nicht wähle, ist auch okay. Und dann brodelt die AfD halt so ein bisschen so vor sich hin und jeder interessiert sich für Fußball und für, keine Ahnung, dass der Nachbar zu laut Rasen mäht am Sonntag. Und dann irgendwann gibt es so viele AfD-Wähler und dann, keine Ahnung, was dann passiert. Ich will nicht drüber nachdenken. Das ist so ein bisschen das Problem, ne? Ja. Ich glaube, es ist halt generell so eine. Meinst du, das geht über die. Ist das einfach eine generelle politische Trägheit? Oder was ich glaube einfach, dass in Deutschland einfach sehr viel Geld da ist und sehr viele Menschen eigentlich keine Probleme haben. Die einzigen Probleme, die wir haben, ist, dass wir nicht das neueste iPhone haben oder dass wir nicht die besten Schuhe haben, die mein Lieblings-TikToker hat. Und ich glaube, Deutschland ist einfach ein Land, dem es sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr gut geht. Obwohl das die Menschen an sich gar nicht so merken. Also viele Menschen sind immer so, nee, mir geht's scheiße, ich muss am Montag arbeiten. Aber ich glaube, wenn man so aus Europa rausguckt, gibt es Länder, in denen es ganz anderes abgeht. Also, wir können in Deutschland tun und lassen, was wir wollen. Allein, dass wir das, was wir hier gerade machen, ne? Mega abgedreht. Ich finde es richtig cool. Das stimmt allerdings, ja. Und ich glaube, von Russland, weiß ich nicht, ob das da so geht. Ich glaube nicht. Und weil es quasi, man hat das, also die Leute nehmen das als selbstverständlich hin und haben nicht das Gefühl, das verteidigen zu müssen. Genau. Nehme ich mal an. Genau. So. Das heißt, die Idee wäre, oder die Vermutung ist, spätestens wenn falls die AfD irgendwann an die Macht kommt, dann sieht sie auf einmal ganz anders aus und dann wissen viele Leute, die sich vorher nicht engagiert haben, nicht, was sie sozusagen, welche Gelegenheit sie verpasst haben. Das ist so meine Angst, ja. Also die Demokratie, glaube ich, ist wehrhaft. Also die kann sich ein bisschen wehren. Aber vor 100 Jahren hat es auch keiner erwartet, dass das, dass Hitler an die Macht kommt und auf einmal ist es passiert. Und, ja, das stimmt. Wobei, es fühlt sich jetzt irgendwie anders an. Also, damals war ich natürlich auch da, deswegen weiß ich, wie es angefühlt hat. Nee, aber Geschichtsunterricht. Ich meine, damals war es doch, ich meine, bevor Hitler an die Macht gekommen ist, oder in der Zeit gab es halt generell eine unglaublich starke Polarisierung, oder? Also, es gab halt den Ersten Weltkrieg vorher und deswegen ganz viele Menschen. Es gab halt auch, also die Linken und die Rechten haben sich halt Straßenschlachten geliefert, glaube ich. Also, ich weiß es nicht, zumindest was die extremen Ränder angeht, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber war es doch nicht, es war doch, es gab doch eine extrem starke linke Bewegung und eine extrem starke rechte, glaube ich. Ich glaube schon. Will ich jetzt kein Halbwissen sagen, weiß ich nicht. Nee, natürlich, ey, ne? Ich bin auch kein Historiker, insofern recherchiere das alles selber nach. Aber also ich frage mich halt, ob das sozusagen ein Unterschied ist, weil jetzt gerade ist es ja eher das Gegenteil. Also jetzt gerade haben wir eine extrem starke Rechte und generell einen starken Rechtsruck in der Politik und die Linke ist, wenn überhaupt... Ist nicht mehr so präsent, nein. Also so im Verhältnis zu den letzten paar Jahren oder so. Das fand ich halt überraschend. Aber also wie ich darauf komme, ist, ich frage mich, ob das eine bessere und eine schlechtere Ausgangssituation ist, weil es halt... Ich meine, es ist insofern schlechter, dass die starke rechte Bewegung keinen starken Gegenspieler hat. Ja. Genau. Aber ich frage mich halt, ob es insofern vielleicht in einer Hinsicht ein Vorteil ist, wenn man es so interpretiert, dass es halt eine starke Mitte gibt, sozusagen. Das wäre so also ein bisschen der Traum, glaube ich, einer jeder Gesellschaft. Wenn die Mitte sehr stark ist, dann Extreme sind immer irgendwo schlecht. Ja, genau. Und wenn die Mitte sehr stark ist, glaube ich, ist am besten. Dann ist es so. Ja. Aber also, der große Rechtsruck ist ja schon, glaube ich, den merkt man schon. Auf jeden Fall. Und natürlich gibt es auch, es gibt viel mehr Rechtsradikale vermutlich, als es in den letzten, also vor 10 Jahren gab oder so. Aber der Punkt, also, ich meine, wir haben eine große Partei, die als rechtsextrem eingestuft ist. Insofern, also zumindest in Bundesländern, bla bla bla, läuft ja alles. Ich habe gesagt, dass, ich glaube, 17 Verbrecher sind mittlerweile in Verbindung mit dieser Partei. Darf ich den Namen sagen? Achso. Mit der AfD, glaube ich, sind 17 Verbrecher in Verbindung gebracht mittlerweile. Und die sind teilweise eingesperrt. Ich meine, es wurde doch jetzt gerade erst. Also Mitglieder oder Mitarbeiter? Oder ich glaube, die haben mit Mitarbeitern der AfD haben sie Verbindung. Ich glaube, ein AfD-Abgeordneter hat eine Verbindung zu jemandem, der Spionage für China betreibt. Ja, da wurde doch jetzt gerade jemand verhaftet erst. Also, oder? Schon, da wurde jetzt gerade erst jemand verhaftet, ja. Und dass sowas in unserem Bundestag sitzt und so, ist schon wild. Ja gut, das sind ja bis jetzt nicht die Leute, die im Bundestag sitzen, die verhaftet wurden. Aber ja, also, ja, also es ist ein anderes Parteimilieu als bei vielen anderen Parteien, soweit ich das einschätze. Ja. Aber zurück, also die Idee, die ich hatte, war halt, ich bin mir nicht sicher, ne, aber ich würde deine Meinung dazu interessieren, ob wir im Moment das Phänomen haben, dass wir zwar einen Rechtsruck insgesamt haben, aber und auch mehr Rechtsextreme ist die Vokabel dafür, aber dass wir trotzdem sozusagen in dem Sinne der Rest sozusagen, ob der Rest quasi noch in der Mitte ist, beziehungsweise insofern in der Mitte, dass sie nicht die Extremlinien gutheißen, meinetwegen die Demokratie abzuschaffen oder sonst was halt teilweise von der AfD wirklich anklingt, konkret. Hast du eine Meinung oder Einschätzung zu? Siehst du das anders? Dass der Großteil in der Mitte ist? Ja, dass wir immer noch sozusagen die starke Mitte haben, die für Demokratie einsteht. Also du hast gerade am Anfang kritisiert, dass hier so wenig Leute stehen, insofern... Ja. Ich glaube, wir haben einfach einen Großteil, der sich mittlerweile nicht mehr so wirklich mit Politik beschäftigt. Oder dass den Menschen nicht so wichtig ist. Sobald es ihnen gut geht und solange es den Menschen gut geht, bewegt er sich meistens nicht. Und viele Menschen, glaube ich, gehen wählen. Ich weiß nicht, ob es so in meinem Freundesumkreis ist, aber ich kenne jetzt wenig Menschen, die sich sehr viel mit innerpolitischer Sachen auseinandersetzen. Also ganz viele wissen, was in Amerika passiert, wie es um Trump steht und was in Asien so abgeht, aber was wirklich in Deutschland so und Europa so abgeht. Aber ich wüsste, es ist in meinem Umfeld. Ja, klar. Gibt es halt nicht so viele politische Interessierten. Ich glaube, innerpolitisch. Ja, also, es könnte sein, dass es quasi immer noch politisches Interesse gibt, nur dass sich das verteilt und die Leute so mehr außen, über USA wissen als Trump über Deutschland. Trump ist spannender als Beatrix Stoa. Was vielleicht nicht schlecht ist. Ich wollte gerade sagen, ist das etwas, was du kritisieren möchtest? Nee, das wahrscheinlich gar nicht. Nee. Ich glaube schon, dass viele Menschen, glaube ich, sind schon irgendwo in der Mitte. Also, die Tendenz ist schon nach rechts rückend. Also was die generell Parteipolitik... Die ganze Welt ist jetzt nicht nur hier bei uns. Auf jeden Fall. Aus irgendeinem Grund. Ich meine, wenn man sich anschaut, was für Politik die gleichen Parteien vor 10 Jahren gemacht haben, sieht man ja schon, dass es einen ziemlichen Rechtsruck einfach gibt. Ja. Also Asylpolitik, Flüchtlingspolitik und so weiter, das alles. Aber es ist ja ein Unterschied, weiter rechts zu sein und die Demokratie abschaffen zu wollen. Hoffe ich einfach mal. Gehe ich mal von aus. Ja, ich würde es auch so weit gehen, dass sagen, dass nicht jeder, der wahrscheinlich eine rechte Demokratie denkt, der sofort die Demokratie abschaffen will. Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht jedem unterstellen, der CDU wählt. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die CDU-Wähler sind eben, also sind halt politisch rechts, aber politisch rechts ist ja ein Spektrum innerhalb dessen, was demokratisch gewählt werden soll und kann. Das ist ein großer Unterschied. SPD und so weiter, die Grünen, ich glaube, das ist schon alles sehr, sehr, sehr, sehr mittig. Ich glaube, das ist keine wirklich. Es gibt die Linke und die AfD. Ich glaube, das sind die beiden Extreme. Ja, aber die Linke will ja auch nicht die Demokratie abschaffen. Oder? Nee, das überhaupt gar nicht. Okay, das heißt. Also, die Linken, glaube ich, wollen einfach nur gegen die AfD pöbeln. Vielleicht muss ich auch aufpassen. Ich meine, ich weiß nicht, was die AfD offiziell behauptet, aber es gibt auf jeden Fall Instanzen von Mitgliedern der AfD, die da ziemlich extreme Dinge äußern. Ich habe das mitbekommen, wo sie sich in Potsdam getroffen haben, oder in Potsdam war das. Und dann haben sie eine Endlösung, ich weiß nicht, ob das Wort war, aber irgendwie so ein ganz, ganz krasses Wort haben sie gefunden für alle Ausländer. Sie wollten in Afrika einen neuen Staat aufmachen, um da alle Ausländer hinzubringen. Ja, das hat doch Großbritannien gerade eingeführt, oder nicht? Oder ist dabei, das einzuführen oder sowas? Also, nein, nicht ein eigenes Land, aber die wollen konsequent, glaube ich, alle quasi Leute, die kein Bleiberecht haben, nach Ruanda abschieben, anstatt dahin, wo sie herkommen, so ungefähr. Das finde ich, ist so menschlich gesehen, ist, wird es mir da ein bisschen unangenehm. Ich habe echt alle Menschen, echt, ja, also die meisten Menschen habe ich sehr doll lieb. Ich würde denen auch bei vielen Sachen helfen. Abschieben sie mich dann irgendwie ein bisschen. Ja, vor allem, wo echt? Großbritannien will das machen? Also, verrückt. Also ich weiß nicht, ob es quasi schon eingeführt ist, okay, oder quasi, also es wird auf, aber es gibt auf jeden Fall mindestens die aktive Debatte, wenn nicht den Gesetzentwurf, wenn nicht, wurde schon abgestimmt. Also da ist auf jeden Fall, ich habe mir den Deal noch nicht genau angeschaut, ich weiß nicht genau, was Ruanda davon hat, sozusagen beispielsweise oder sowas, ich kenne die Hintergründe nicht. Das sollte ja auch irgendwie so mit Verbindung stehen, einfach nur sagen, hey, wir haben jetzt dich ausgewählt und du nutzt jetzt alle unsere... Nee, es ist halt schon irgendwie ein Abkommen oder sowas. Okay. Aber ja Stichwort Flüchtlingspolitik wird immer rechter und so weiter. Also klar, die Parteien hätte ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, keine andere Partei ist in irgendeiner Weise so weit nach rechts gerückt, dass sie sagen, wir wollen jetzt gar keine Demokratie mehr oder sowas. Das ist, glaube ich, nicht passiert. Aber worum es hier ging, war eher so die Leute. So. Ob du glaubst, dass es bei den Leuten halt genauso ist, dass die Leute immer noch vielleicht irgendwie ein bisschen rechter denken oder sonst, oder halt eher so ein bisschen weniger Flüchtlinge aufnehmen, sonst was in die Richtung, aber das halt immer noch, sobald sie... Ich glaube, der Kern meiner Frage ist, angenommen, morgen würde bekannt werden, so jeder würde irgendwie, keine Ahnung, wissen und sehen, was genau passiert, wenn die AfD an die Macht kommt, und es wäre schlecht für die Demokratie und es würde eine Reduzierung der Demokratie mit sich bringen. Was glaubst du, wäre das für Leute sozusagen, also wie würden Leute reagieren, wenn das passieren würde? Ich hoffe, die meisten Leute wären entsetzt. Meinst du jetzt wirklich, was sie machen würden oder wie sie reagieren würden? Also so im Sinne von demonstrieren, etwas dagegen tun, sonst was oder halt nicht. Also weil das Interessante ist halt, ist die Lethargie so groß, dass es den Leuten mittlerweile egal ist, was mit der Demokratie passiert, oder ist die Lethargie nur so groß, weil die Leute immer noch nicht denken, hier ist was unmittelbar in Gefahr und alles ist entspannt? Was ist Lethargie? Das klingt nach einem wichtigen Wort. Ach, sorry. In der Frage. Trägheit. Worte im Kopf sortieren. Ich glaube, die Leute würden demonstrieren. Wir haben ja jetzt auch schon, es gab eine Demonstration, wo ja teilweise über 100.000 Menschen waren und so weiter. Ja, es gab einmal so ein Aufkochen aufgrund der Korrektivrecherche da und so. Ne? Und in Berlin gab es Demonstrationen. Also ich glaube schon, dass die Leute demonstrieren würden. Ich glaube schon, dass die Leute demonstrieren würden, wenn es dann noch erlaubt ist. Ja, klar, ich meine, es wird vorher, bevor es passiert, wird bekannt, was passieren würde, war das Gedankenexperiment. Sonst sieht es anders aus, natürlich. Ich glaube, der Mensch ist so relativ faul, so im Großen und Ganzen. Und er wird erst handeln, wenn es kurz vor knapp steht. Und ich habe schon Hoffnung in die Menschheit. Und ich bin schon der Meinung, dass die Menschheit sich so bis jetzt ganz gut entwickelt, auch wenn wir ab und zu mal so ein paar schlechte Sachen machen. Ich glaube, wenn die Menschheit oder wenn viele Leute wüssten, was übermorgen passiert oder morgen passiert, dann glaube ich, würden viele ihren Arsch schon hochkriegen. Also das auf jeden Fall. Ja, okay. Das heißt, ich glaube einfach nur, dass vielen Menschen einfach im Moment sehr, sehr gut geht, was eigentlich auch ein super gutes Ding ist für ein Land. Wenn es Menschen gut geht, dann hat man ja alles eigentlich erreicht in dem Land. Ich hoffe nur so, dass es auch so bleibt. Das ist, glaube ich, so mein Punkt. Also wenn alle Menschen weiter so glücklich leben können, wie wir es gerade tun, wäre ich ganz zufrieden. Ja. Ich hoffe das. Ja, gut. Auf irgendeine Weise scheint das anscheinend ja aber im Moment zu wenig Leute zu sein, sozusagen. Also ich schätze mal. Also ich fände es schöner, wenn mehr Leute ein bisschen weiter in die Zukunft denken würden. Genau. Ja, also ich würde auch Fans auch cooler, wenn weniger Leute TikTok benutzen. Das trotzdem nicht. Nee, natürlich. Nee, ich meine nur, ob das. Es ging mir um das glückliche Leben sozusagen. Es scheint ja dann doch, ich schätze mal, also wer AfD-Wähler ist, ist auf irgendeine Weise sehr unzufrieden mit irgendwas in diesem Land, ja, sozusagen. Bin ich fest überzeugt. Meinst du, also. Ich meine, das sind doch bestimmt. Sind das Leute, die glücklich leben? Leute, die AfD wählen? Ja. Ich glaube nicht, dass sie glücklich sind. Da ist dann irgendwas, weiß nicht, ob es Ausländer sind oder ob es irgendjemand sind, der weiß nicht, ob es ein Bauer ist, dem sein Land weggenommen wurde. Aber das heißt, wir haben ja doch irgendwie, keine Ahnung, 20, 22, in einigen Bundesländern noch mehr Prozent, ja, Leute, die anscheinend nicht glücklich leben. Das stimmt, die sind nicht glücklich. Aber es gibt ja auch dann die 88% und die sind ja schon dann, die sind im großen Teil glücklich. Ja. Und das ist, man kann ja nicht alle Menschen glücklich machen. Also 10% ist ja, ich glaube, solange der Großteil glücklich ist, so in dem Land alle, boah, das ist natürlich der Traum, aber in dem Land alle glücklich zu machen. Ja, aber bildet das. Das wäre natürlich der Idealfall. Aber ist das dann irgendwie. Sind mehr Leute nicht glücklich geworden in den letzten Jahren dann? Oder hat sich das einfach anders geäußert vorher? Oder? Ich glaube, es sind immer mehr Menschen glücklich geworden. Also ich glaube, wir bewegen uns schon in die richtige Richtung. Zum Großen und Ganzen bewegen wir uns in die richtige Richtung. Ja, jetzt ist das Zeitfenster natürlich die Frage, ne? Also seit 1950 würde ich auf jeden Fall zustimmen, sozusagen. Das auf jeden Fall. Mich hat nur dieses, also weil halt die AfD ein relativ junges Phänomen ist als 15 Jahren, 10, 15 Jahren. Ja, genau. So. Naja, also so richtig, richtig hochgestellt in den Umfragen. Also klar, die gibt es schon. Glaube ich, habe das schon relativ lange. Ich meine, die Anfänge waren ja auch relativ human. Das war jetzt nicht wirklich. Ja, das war ja, also ich meine jetzt halt nicht, ich meine nicht das Phänomen, also nicht die Gründung der AfD, sondern halt das Phänomen, viele Leute wählen AfD und AfD war einen eindeutigen rechten, rechtsextremen Drall sozusagen. Das ist ja noch ein relativ junges Phänomen, würde ich behaupten. Also, keine Ahnung, 4 Jahre, 5 Jahre. Sowas? Ich glaube auch, dass viele Leute AfD wählen, einfach weil sie unglücklich sind. Und, genau. Aber das war eben das Interessante, wenn sie halt sozusagen seit 5 Jahren, sagen wir, sie wählen seit 5 Jahren AfD, weil sie unglücklich sind. Was war vorher los? Waren die vorher glücklich? Oder wie haben sie vorher, weißt du, was ich meine? Also, dann waren sie vielleicht vorher glücklich, würde ich jetzt so behaupten. Ja. doch, ich bin davon überzeugt. Menschen, die AfD wählen, sind unglücklich. Und wenn sie vorher nicht AfD gewählt haben, waren sie vorher glücklich. Oder sie haben vielleicht NPD gewählt, ich weiß es nicht. Aber, Ja, weil jetzt haben ja nicht so viele Leute. Also ein paar meinetwegen so, aber das erklärt ja dann nicht, wo die ganzen Leute herkommen, weil so viele NPD-Wähler gab es zum Glück vorher nicht. Das ist ja jetzt nicht der Punkt. Ich glaube schon viele Menschen, die. Das ist natürlich auch immer so, was ist unglücklich? Ich glaube, viele Menschen sind unglücklich, weil sie irgendein tolles Ziel vor Augen hatten. Weiß ich nicht, ich will in 3 Jahren den Ferrari fahren. Und wenn sie das dann nicht erreicht haben, sind sie unglücklich. Das ist mein. Ja, aber das müsste ja eigentlich. Sowas müsste ja konstant passieren, oder? Also man muss ja trotzdem irgendwie Schwankungen dann erklären, ich glaub, weißt du? Nee, ich glaube, das wird immer mehr. Ah, okay. Ich glaube, das wird immer mehr. Also ich glaube, das wird immer mehr. Weil okay. Da muss man nochmal genau erklären, was genau. Also einfach, dass man höhere Ansprüche hat an seine Zukunft? Oder man hat immer höhere Ansprüche an seine Zukunft, oder? Wir können uns immer mehr leisten, es gibt immer mehr verrückte Sachen, es gibt immer mehr krasse Kleidung, tolle Autos, gutes Essen. Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, was höhere Ansprüche heißt, ne, weil sich ja auch das Umfeld und die Technologie mitentwickelt. Ne? Also natürlich habe ich höhere, ich meine, selbst wenn ich meinetwegen nur den Anspruch habe, morgen soll mein Leben noch genauso aussehen wie heute, habe ich einen höheren Anspruch als, keine Ahnung, unter Umständen einen König im 17. Jahrhundert, weil der hatte halt kein Smartphone und keine geheizte Wohnung und was weiß ich alles noch. Ja. Also, das ist natürlich schwer zu sagen, was halt steigende Ansprüche heißt. Ne? Ob's als, also das Kriterium wäre ja wahrscheinlich, ob es schneller steigt als der Lebensstandard sozusagen. Also dass man immer das Gefühl hat, man müsste noch viel besser dastehen, obwohl. Ich glaube schon, dass wir sehr viel mehr haben. sehr viel haben wollen. Ich glaube schon, dass wir alle sehr, sehr viel haben wollen, weil wir Werbung gucken, weil wir ins Internet gucken. Ja, soziale Netzwerke, man sieht das genau, Leben von anderen und so, also ja. das Leben von anderen. Ja, nee, auch nur, wenn man auf der Straße rumrennt und dann sieht man jemanden, hey, der hat einen coolen Pulli und den will ich auch haben. Oder hey, der hat ein tolles Fahrrad oder der hat eine coole Eiskugel. Ich glaube schon, dass Menschen sagen, also, hey, will ich auch haben, ich will haben. Ja, aber das wäre ja wieder die Frage, dann wieder, ob das, also, wodurch das dann mehr geworden ist. Weil das gab es ja, also man war, hat ja schon immer mit anderen Menschen zusammengelegt und auch ja. mit Menschen, die mehr hatten oder so. Ne? Das ist ja, ich glaube einfach nur, weil es mehr Auswahl gibt. Ja, aber... Also ja. Das ist jetzt schon also sehr tiefe Fragen, damit habe ich es gar nicht gehört. Sorry. Nee, also ich stimme dir auch, also ich stimme mir glaube ich zu, so an sich, dass es diese Entwicklung gibt. Ich frage mich nur, also ich bin mir nicht sicher, ob mir das als Erklärung sozusagen, ob ich das als Erklärung plausibel finde für den Zuwachs bei der AfD oder wenn man das ja, entkoppeln ich, möchte, ein das höhere Unglück die, sozusagen. Die Verbindung. Ja. Okay, ich probiere das mal in einen Satz zu kriegen oder in zwei Sätze vielleicht. Was will ich jetzt für Sätze kriegen? Ich bin der Meinung, ja. Wir leben in einem Land, in dem sehr, sehr vielen Menschen sehr, sehr gut geht. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass wir immer mehr haben wollen, weil wir immer mehr haben können. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch der Meinung, dass es leichter ist, unglücklich zu werden. Weil andere Menschen eben im Umkreis Sachen haben, die du nicht hast. Oder weil dir irgendjemand was wegnimmt. Oder weil da irgendwas passiert, was du nicht gut findest. Und ich glaube, wenn du unglücklich bist, dann bist du eher dazu geneigt, eine Partei zu wählen, die probiert, negative Stimmung zu verbreiten. Und ich mein, das tut, glaube ich, die AfD so im Großen und Ganzen. Das ist so ein bisschen deren Werbe. Kampagne. Wir machen interessante Nachrichten, so ein bisschen was Trump macht. Wir machen einfach richtige Schwachsinnsnachrichten, um Aufmerksamkeit zu bekommen und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. So Aufmerksamkeit. Also das Interessante ist, ich glaube, ich stimme zu, sozusagen, uns geht es immer besser und deswegen ist es leichter, unglücklich zu werden. Und ja. Ich stimme zu, wenn viele Leute unglücklich sind, dann werden halt, ich meine, die meisten, obwohl die meisten weiß ich gar nicht mehr, ein großer Teil der AfD-Wähler identifiziert sich, glaube ich, selber als Protestwähler. Das heißt, es stimmt einfach, also offensichtlich höhere Unzufriedenheit, Wahl irgendwelcher Parteien, die halt ja, populistisch agieren oder wie auch immer. Nur dieses Bindeglied, ich bin mir immer noch nicht, weißt du, weil für mich sind das, in meinem Kopf sind das... Überzeuge ich dich. Nee. Was ist das? Ja. Also für mich ist nur, also in meinem Kopf, ach das, in meinem Kopf sind das halt zwei unterschiedliche Gruppen gefühlt. Also ich glaube, sozusagen den Leuten, denen es gut geht, denen geht es nicht so gut, wie es ihnen gehen könnte, gemessen daran, wie viel sie haben. Also ich, ja, ich lebe hier, ja, ich habe ein schönes Leben, ich habe ein sehr komfortables Leben und so weiter. Ich habe viele Dinge, die vor Jahrzehnten undenkbar gewesen wären. Und für mich ist es sozusagen, diese Falle ist vorhanden, dadurch, dass es generell allen immer besser geht und dadurch, dass meine Ansprüche dann vielleicht steigen, dadurch, dass ich so viel mitbekomme von der Welt, dass es so viel Auswahl gibt, kann es halt passieren, dass ich nicht so glücklich bin, wie ich sein könnte, auf Grundlage sozusagen der materiellen Dinge, die mir zur Verfügung stehen. Es macht mich unglücklicher. Das, so. Ja. Aber ich finde es schwer, im Gedanken die Vorstellung zu haben, dass man aufgrund dieser Dynamik weil ich mir so weit leisten kann, weil ich die AfD, die Verbindung... Das scheint mir ein bisschen... Der Prozess scheint mir nicht stark genug zu sein, als dass er das... Der Prozess ist schleichend. Ich meine, das könnte halt sein, dass es halt einfach Jahre gedauert hat und sich das sozusagen hochsteigt. Ich würde tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, dass es... Ich vermute, dass die Leute, die sozusagen dahin fallen und tatsächlich so unglücklich sind, dass sie das Gefühl haben, sie müssen AfD wählen oder was auch immer. Also einfach... meine Vermutung wäre, dass es denen halt wirklich auch einfach materiell oder gesellschaftlich schlechter geht. Also das ist da halt wirklich, okay. Dass die nicht, die haben nicht, also ich glaube nicht, dass da dieses Luxusproblem besteht, also ich bezeichne das einfach mal als Luxusproblem, dass es einem so gut geht, dass man vergisst, wie gut es einem eigentlich geht sozusagen. Ich hätte die Vermutung, dass es bei vielen Leuten so ist, dass tatsächlich halt reale Probleme vorliegen einfach. Also immer noch, meinetwegen ist es immer noch sozusagen Beschweren auf hohem Niveau, wenn man es mit dem 17. Jahrhundert vergleicht oder sowas. Ne? Oder auch mit, weiß ich nicht, Israel oder, Israel ist vielleicht blödes, aber die meisten, ja. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee. Ist natürlich richtig, ne? Also, ich glaube schon, ja. also genau, das, was ich gesagt habe, also es kommt immer darauf an, womit man das vergleicht. Ne? Man kann halt sagen, das ist immer noch Beschwerde auf hohem Niveau sozusagen. Aber ich fürchte halt zum Beispiel, ja, ich weiß nicht. Ich meine, in diesen anderen Ländern ist es ja dann meistens auch so, dass die Regierungen jetzt auch nicht irgendwie progressiv, demokratisch aufgestellt sind. So, also was Lebensstandard und so weiter angeht. Das ist ja nicht gar nicht so weit weg, weil anscheinend nach Rumänien geht. Das ist, glaube ich, schon ein ganz anderes Leben, als was hier in Deutschland so gelebt wird. Ja, ja, ja, schon. Aber okay, ich sag's es einfach, ja. Hau raus. Ich glaube, im Osten sieht das anders aus. Ja, ich glaube, ja. Aber ich glaube halt wirklich, dass die Bedingungen da wirklich ein gutes Stück schlechter sind einfach. Ich würde das, was du beschrieben hast, dieses, es geht einem nicht so gut, wie es einem gehen könnte, das würde ich als Luxusproblem bezeichnen, sozusagen. Das trifft auf Deutschland zu. Aber ich glaube halt, die Leute, die, also, das sind auch komplexe Zusammenhänge und so weiter, aber ich glaube halt, ich habe die Vermutung, die Leute, die so weit sozusagen da landen, dass sie das Gefühl haben, sie sind AfD wählen, dass das wahrscheinlich keine Luxusprobleme sind, was diese Leute beschäftigt oder was diese Leute dazu bringt, sozusagen. Ich halte natürlich nichts davon, auch von der kausalen Erklärung und wie sie die Situation analysieren und was sie von Lösungsansätzen halten, was für Lösungsansätze sie so anbringen, aber das wäre schon irgendwie meine Vermutung, weil mir fällt es halt schwer zu sagen, also zu sehen, wie jemand aus dem Luxusproblem so weit abdriftet. So. Und natürlich gibt es halt dann auch Statistiken, Osten komplett überaltert, deutlich ärmer, deutlich weniger Leute, also deutlich höhere Arbeitslosenquote so rum, deutlich überaltert, was auch immer. So. Und das bringt natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass das halt einfach ein anderes Lebensgefühl sozusagen mit sich bringt, was halt nicht, was sozusagen darüber hinausgeht, dass ich sage, naja, mir geht's nicht so gut, wie es mir gehen könnte, sondern ich habe, hier gibt's wirklich Probleme. So. Ich glaube, die Leute gibt's auf jeden Fall. Mhm. Bin mir ziemlich sicher, dass, ja, also, es gibt Leute, denen es nicht gut geht und ja, das ist traurig. ja. Ich glaube trotzdem, dass viele Menschen, ich war mal auf einem, das war so eine, bei AfD noch relativ neu, und da war ich so eine Veranstaltung von dem, um das mal mir selbst mal anzugucken. Ich habe das nur aus der Zeitung gekannt. Und die Leute, die dann da gestanden haben und sich beschwert haben, waren meistens Bauern, die, keine Ahnung, von ihren 25 Hektar 2 Hektar abgeben mussten, weil ein Flüchtlingsheim hingebaut werden musste. Und deswegen war er unglücklich. Aber das war trotzdem noch ein Mensch, der viel, viel mehr Geld hat, als ich wahrscheinlich in meinem Leben jemals haben werde. Und wenn solche Leute sich darüber beschweren, dass sie weniger Geld haben, das finde ich dann ein bisschen hart. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele Menschen in der AfD gibt, die sehr, sehr viel Geld haben und sich trotzdem beschweren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja. Es gibt bestimmt auch verstehe ich. 2%, denen es wirklich scheiße geht im Leben, weil da echt die Kacke gelaufen ist. Und ja, vielleicht ist im Osten ist da vielleicht nochmal was ganz anderes, weil ich komme jetzt aus Bayern und die Leute, die in Bayern AfD wählen, denen geht es nicht schlecht, meiner Meinung nach. Also... Nee, da ist wahrscheinlich eher dieses so ein Moment von Fremdenfeindlichkeit, Moment, ja, genau, ja. Moment von extrem konservativer ja. Einstellung, Grundeinstellung. Jetzt werde ich halt AfD. Ja, aber sonst, solange ich meine Leberkäse damit essen kann, bin ich eigentlich zufrieden. Ja, ja gut, ja. Aber ja, ja, ja, also klar. Ich meine, ich bin offensichtlich deiner Meinung, dass es beides gibt. Ja. So, das ist halt immer, das gibt's alles. Das sind, ich weiß, das sind auch Millionen Leute oder wie auch immer, ja. Über die wir da reden. Insofern, klar. Also ich glaube, wir sind halt nur, ich meine, ich habe auch keine bessere Grundlage, als du das irgendwie einzuschätzen. Meine Vermutung oder mein Gefühl wäre, dass sozusagen der Anteil an Leuten, die tatsächlich Probleme haben sozusagen, höher ist, als das jetzt bei dir klang. Aber wir müssen da auch nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich habe jetzt keine Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht, ne? Das ist jetzt gerade quasi nur Intuition, Gefühl, Einschätzung aufgrund genereller Eindrücke. Das ist ja kein Problem. Ja, was ist das Thema? AfD ist Kacke. Das war das Startthema, aber da haben wir nicht. Es hat sich weiterentwickelt, sagen wir mal. Ja, das war, ja. Das wir haben jetzt nicht so viel darüber diskutiert, ob die AfD Kacke ist, tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ja, ich glaube schon. Aber ich meine, das. Wir haben sehr schnell weiter darüber geredet, was die Hintergründe sind, warum es so viele Leute gibt, neuerdings die AfD wählen und so weiter und so fort. Und eine, also ich will dich auch gar nicht, ne, wenn du. Gehen willst, kannst du natürlich jederzeit abmachen. Die beiden warten auf mich genau. So ein bisschen, aber... Ja, ja, klar, klar. Aber ich hätte noch eine Frage, wenn du die Zeit hast. Weil mich würde interessieren, was ist deine Einschätzung, wie dreht man eine, so eine Dynamik um? Was sind die richtigen Schritte? Awareness. Awareness. Viele Leute müssen Sachen wissen und Aufmerksamkeit haben. Und je mehr Leute für ein Thema eine gewisse Awareness haben, also eine Aufmerksamkeit haben, fangen dann an zu denken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Aufmerksamkeit. Und das ist ja so ein bisschen das, der Grund einer Demonstration. Das, was ich auch hier probiert habe heute, eine Demonstration, um Leute aufmerksam zu machen. Wenn Leute immer öfter aufmerksam gemacht werden, dann fangen sie an zu denken. Und ich glaube, so kannst du eine Dynamik ganz schnell stoppen. Ja, Awareness, finde ich ein gutes Wort. Wir müssen alle ein bisschen mehr aware nehmen. Wir werden in unserem Leben, in unseren Mitmenschen. Glaubst du, wir sind an einem Punkt, wo wir AfD-Verbot, die AfD verbieten müssen? Oder nicht? Oder wenn du keine Meinung dazu hast, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, du hast keine Meinung dazu, ne? Das finde ich... Ja, so wie ich jetzt rede, muss ich sagen, ich finde ein Parteiverbot eigentlich ganz gut. Verbot finde ich ein bisschen heftig. Nur weil du die AfD wählst, bist du, glaube ich, jetzt kein Tyrann. Und deswegen, wenn du das wählen willst, dann ist es okay. Ich finde einfach, das sollten weniger werden. Aber verbieten, ich glaube, Verbote bringen nicht das, was sie sollen. Also wir haben jetzt ganz lange Gras verboten und haben trotzdem Menschen gekifft. Und ich glaube, Verbote ist in dem Sinne nicht die richtige Vorgehensweise. Ich glaube, da muss was anderes passieren. Nee, Verbot ist nicht gut. Interessant. Ich nicht, nee. Weil ich würde das eigentlich sagen, wir brauchen es. Also folgendes, also... Dann, was die Leute, die es halt dann doch irgendwie AfD cool finden, was machen, die machen dann Untergrund dann weiter und dann, glaube ich, können... Vermutlich, ja. Also halt, ich sollte es qualifizieren, ne? Weil es gibt natürlich, ich würde keinen Schalter haben wollen, wo ich sage, verboten, ne? Ich will natürlich ein Gerichtsverfahren, ich möchte, dass festgestellt wird, ob die AfD verfassungsfeindlich ist und so weiter, und wenn sie nicht verfassungsfeindlich ist, soll sie selbstverständlich nicht verboten werden, so. Das ist selbstverständlich, so. Aber... Wenn sie verfassungsfeindlich ist, dann wäre ich, glaube ich, sozusagen, dann würde ich sagen, an einem Punkt, dann wären wir, glaube ich, an einem Punkt, wo ich sage, ein Parteiverbot wäre notwendig, aus folgendem Grund, weil ich glaube, also ich denke darüber so ein bisschen so nach wie über Selbstverteidigung, nur halt auf der Ebene und der Demokratie sozusagen. Wenn wir halt an einem Punkt sind, wo wirklich, grundsätzlich finde ich immer tolerieren, mit Leuten austauschen, in den Diskurs gehen, Awareness schaffen, sonst was präferiere ich immer. Aber wenn wir halt an einem Punkt wären oder sind, wo sozusagen eine Partei so groß wird, die verfassungsfeindlich ist, dann sind wir für mich an einem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir kurzfristig, ist eine kurzfristige Lösung, jetzt ist doch keine echte Lösung, sondern halt eine Notbremse sozusagen. Aber dann wären wir für mich an einem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt ziehen wir die Notbremse und das bringt zusätzliche Probleme mit sich. So. Aber ich, wie gesagt, wenn Demokratie auf dem Spiel steht, wäre das für mich der Punkt, wo man sagt, Schluss, Ende. So, dann denke ich direkt, also wenn rauskommt, dass wirklich verfassungsfeindlich ist, dann schon. Ja, okay. Und das wissen wir natürlich nicht. Und dann muss man halt, ob man das untersucht oder nicht. Ja. Aber ich hoffe schon, dass unsere Demokratie noch so wehrhaft ist, dass wenn irgendwas rauskommt, dass eine Partei wirklich verfassungsfeindlich ist, dass es da dann irgendwo ein Veto gibt oder sowas. Ja. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja. Ich glaube schon, dass wir da so sind. Ja, und was ich nur noch klarstellen möchte, es geht ja auch nicht darum, einfach nur draufzuhauen und versuchen, das Problem unter den Teppich zu kehren. Ich glaube auch, gerade weil ich glaube, dass es vielen Leuten, die AfD wählen, wirklich schlecht geht, glaube ich halt, dass wir gleichzeitig, parallel sozusagen, kurzfristig verbieten als Notbremse, aber mittel- bis langfristig halt aktiv uns anschauen müssen, was müssen wir ändern. Wie gesagt, ich glaube, eine der größten Baustellen ist halt der Zustand von Ostdeutschland. So, ich vermute wirklich, dass es eine große Triebkraft ist. Es erschöpft das Phänomen nicht, weil es gibt natürlich auch außerhalb von Ostdeutschland recht viele Leute, die AfD wählen und so weiter. Aber für mich ist das sozusagen so ein Kern oder ein wichtiger Teil. Das heißt, mir wäre auch sehr wichtig, halt sich dann anzuschauen, Was sind die echten Probleme, die da vorliegen, und sich sozusagen mit denen zu beschäftigen und die zu lösen? Das ist ein großes, ja, kann man viel ändern. Politik. Ja, Politik kann das. Ja, Politik. Ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen in, ja? Also in ich, euch da, dass ihr das hinkriegt. Ja, ich glaube im Moment. Ich glaube auch, dass es nicht fehlschlägt. Gut, dann vielen Dank. Auf mich. Ja, Dank selbstverständlich. Ich bin, ja, find ich cool, dass du das machst. Ja, danke schön. Danke schön. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.